Hallo, hallo und hallo. Hallo, hallo und hallo. Verse 9. Vers 9. So we talked about the wisdom of this world, how they would have not crucified Jesus if they would have known. Wir haben also über die Weisheit dieser Welt und darüber geredet, dass sie Jesus nicht gekreuzigt hätten, wenn sie es gewusst hätten. Now look what he says in verse 9. Schau mal, was er in Vers 9 sagt. This is why the scriptures say. Darum heißt es in der Schrift. Things never discovered or heard of before. Was wir noch nie zuvor entdeckt oder gehört haben. Things beyond our ability to imagine. Was unsere Vorstellungskraft übersteigt. These are the many things God has in store for all of his lovers. Das alles hat Gott für alle seine Geliebten auf Lager. Isn't that an incredible promise? Ist das nicht ein unglaubliches Versprechen? So that means the things that God has in store for you, his lover. Das heißt also, dass die Dinge, die Gott für dich, seinen Geliebten, auf Lager hat, they are way beyond anybody's imagination or what anybody has ever seen or heard. Weit über das hinausgehen, was sich irgendjemand vorstellen kann oder was irgendjemand jemals gesehen oder gehört hat. Now, let me explain something to you. Ich erkläre dir etwas. The Bible says it's beyond your ability to imagine. In der Bibel steht, es übersteigt deine Vorstellungskraft. You know, another translation says, entered into the heart of man. In einer anderen Übersetzung heißt es, in das Herz des Menschen gekommen. But it's the same thing because you imagine with your heart. Aber das ist dasselbe, denn du stellst es dir mit deinem Herzen vor. But when I think about myself, I have an amazing developed imagination. Wenn ich an meine eigene Vorstellungskraft denke, so habe ich eine sehr erstaunlich entwickelte Vorstellungskraft. But the Bible says that God is more prepared for me than I can imagine, I've ever seen, I've ever heard. Aber die Bibel sagt, dass Gott für mich mehr vorbereitet hat, als ich mir vorstellen kann, was ich je gesehen oder je gehört habe. What does this mean? Was bedeutet das? Remember, the whole context is about what? Erinnere dich, worum geht es in dem ganzen Zusammenhang? It's about Jesus. Es geht um Jesus. Jesus is the gospel. Jesus ist das Evangelium. Jesus is everything. Jesus ist alles. And the beautiful thing is this, the more you've discovered of Jesus, the more you realize you haven't discovered anything yet. Das Schöne ist, je mehr du von Jesus entdeckst, desto mehr erkennst du, dass du noch gar nichts entdeckt hast. And this is what makes it so beautiful to journey with Jesus. Genau das macht es so schön, mit Jesus unterwegs zu sein. Every time you have a revelation of how amazing he is, you think, wow, Jesus is so incredible. Jedes Mal, wenn du eine Offenbarung darüber bekommst, wie fantastisch Jesus ist, denkst du, wow, Jesus ist so unglaublich. Then you realize you haven't even discovered anything yet. Dann erkennst du, dass du noch gar nichts entdeckt hast. He is better, he is deeper, he is greater. Er ist besser, er ist tiefer, er ist größer. So this is what makes the journey with Jesus so exciting and fresh. Das ist es, was die Reise mit Jesus so aufregend und so frisch macht. So Paul is literally telling us, Paulus sagt buchstäblich, that Jesus has been undiscovered, unheard and is beyond your imagination. Dass Jesus unentdeckt, ungehört und jenseits deiner Vorstellungskraft ist. In verse 10 he tells us, in Vers 10 sagt er uns, but God now unveils these profound realities to us by the Spirit. Gott aber offenbart uns jetzt diese tiefgründigen Realitäten durch den Geist. You know, here is how I feel it works, or this is my experience. So fühle ich, so ist meine Erfahrung. That this is a constant and yet progressive revelation. Dass dies eine ständige und doch fortschreitende Offenbarung ist. So there is the Holy Spirit always making Jesus real to you. Der Heilige Geist macht Jesus also immer wieder greifbar für uns. He is revealing how beautiful he is. Er offenbart uns, wie schön er ist. And our hearts get excited. Unsere Herzen werden aufgeregt. And then we fall in love with Jesus even more. Und dann verlieben wir uns noch mehr in Jesus. And then he reveals us even more depth of Jesus. Dann offenbart er uns noch mehr Tiefe von Jesus. You know, I cannot imagine. Ich kann mir nicht vorstellen, that I can ever stop preaching the beauty of Jesus. Dass ich jemals aufhören könnte, die Schönheit von Jesus zu predigen. In fact, I'm very much thinking of writing a book that's called Jesus is Enough. Ich überlege tatsächlich, ein Buch mit dem Titel Jesus ist genug zu schreiben. So as you learn to walk with the Holy Spirit and by revelation of the Holy Spirit, wenn du lernst mit dem Heiligen Geist und in der Offenbarung des Heiligen Geistes zu wandeln, you will learn that he will keep revealing to you more deeper and beautiful aspects of Jesus. Wirst du erleben, dass dir immer tiefere und schönere Aspekte von Jesus offenbart. Was this not the cry of the Apostle Paul? War das nicht der Schrei des Apostel Paulus? Oh, that you may be filled with the Spirit of wisdom and revelation to know him. Oh, dass ihr mit dem Geist der Weisheit und der Offenbarung erfüllt werdet, um ihn zu erkennen. I do not believe that even when we get to heaven this will stop. Ich glaube nicht, dass dies aufhören wird, wenn wir in den Himmel kommen. This is my understanding and my opinion. Das ist mein Verständnis und meine Meinung. Because I believe there is such a depth to the beauty of Jesus that even in heaven we will keep discovering it. Denn ich glaube, dass die Schönheit Jesu so tiefgreifend ist, dass wir sie sogar im Himmel weiter entdecken werden. See, I don't see heaven as a new beginning. I see heaven as a continuation. Ich sehe den Himmel nicht als einen Neuanfang, sondern als eine Fortsetzung. Throughout all eternity, we will praise the glory of our Jesus. Die ganze Ewigkeit hindurch werden wir die Herrlichkeit unseres Jesus preisen. And we will keep discovering how beautiful and amazing he is. Und immer wieder entdecken, wie schön und erstaunlich er ist. So look, he continues in verse 10. In Vers 10 schreibt er weiter. Yes, he has revealed to us his inmost heart and deepest mysteries through the Holy Spirit. Ja, er hat uns sein innerstes Herz und seine tiefsten Geheimnisse offenbart durch den Heiligen Geist. Who constantly explores all things. Der ständig alles erforscht. So Paul is clearly expressing that this is a continuing, ongoing process. Paulus drückt also ganz klar aus, dass dies ein fortlaufender, andauernder Prozess ist. It doesn't say the Holy Spirit has explored all things, but constantly explores all things. Er sagt nicht, dass der Heilige Geist alles erforscht hat, sondern dass er ständig alles erforscht. So every single day the Holy Spirit is waiting for you to wake up. An jedem einzelnen Tag wartet der Heilige Geist darauf, dass du aufwachst. Every day. Jeden Tag. And then when you wake up, he's wondering if you turn your thoughts and your words and your minds to Jesus or to something else. Und wenn du dann aufwachst, fragt er sich, ob du deine Gedanken, deine Worte und deinen Verstand auf Jesus oder auf etwas anderes richtest. And if you turn them to Jesus, wenn du sie Jesus zuwendest, the Holy Spirit says, "All right, I'm going to go to explore more." Sagt der Heilige Geist, ich werde mehr erforschen. I'm going to show you new aspects of Jesus. Ich werde dir neue Aspekte von Jesus zeigen. I'm going to show you a side of him that you've not yet discovered. Ich werde dir eine Seite von ihm zeigen, die du noch nicht entdeckt hast. I love that statement, the deepest mystery. Ich liebe diese Aussage, die tiefsten Geheimnisse. And the second statement, constantly exploring. Und die zweite Aussage, ständig erforschen. Listen, since 1968 I've walked with Jesus. Seit 1968 bin ich mit Jesus unterwegs. But every day I realize how little I know him and yet how much I enjoy him. Aber jeden Tag erkenne ich, wie wenig ich ihn kenne und wie sehr ich ihn genieße. That makes the relationship with Jesus so vibrant. Das macht die Beziehung mit Jesus so lebendig. It's all about him. Es dreht sich alles um ihn. See you tomorrow. Bis morgen.